des deutschen Vaterland. Ist Preußenland, ist Schwabenland, ist wo am Rhein die Rebe blüht, ist wo am Feld die Möwe zieht. Des deutschen Vaterland ist Bayernland, ist Steierland, ist wo des Harzen Ring sich streckt, ist wo der Märker Eisen reckt. Des deutschen Vaterland ist Pommerland, Westfalenland, ist wo der Sand der Bühne weht, ist wo die Donau draußen geht. Ist des deutschen Vaterland, so nenne mir das große Land, ist Land der Schweizer, ist sie wohl, das Land und Volk des Kinderwohl. Ist des deutschen Vaterland, so nenne mir das große Land, gewiss, es ist das Österreich, an Ehren und an Siegenreich. Ist des deutschen Vaterland.